Mafiosi auf den Barrikaden. Ende der 60er Jahre geriet Italien in eine Phase politischer Unruhen. Alles begann im Herbst 1967 mit der Geburt einer antiautoritären, gegenkulturellen Studentenbewegung, in deren Verlauf eine Reihe von Universitäten besetzt wurde. 1968 verschärfte sich der Protest mit einer Welle von Arbeiteraktionen, die im sogenannten heißen Herbst des Jahres 1969 kulminierten. Es kam zu illegalen Streiks, zu Massenversammlungen, Streikkommandos und Demonstrationen. Neue marxistische Revolutionsgruppen stellten sich an die Spitze des Kampfes, überzeugt, dass die Revolution von Vietnam über Südamerika bis Europa bereits kurz bevorstand. Die unheimlichste Antwort auf das neue militante Klima erfolgte am Nachmittag des 12. Dezember 1969. In einer Bank an der Piazza Fontana, nur einen Steinwurf vom Mailänder Dom entfernt, tötete ein terroristischer Bombenanschlag 16 Personen. Weitere 88 wurden verletzt. Grobe Versuche seitens der Polizei, die Schuld an dem Massaker Anarchisten in die Schuhe zu schieben, klärten sich auf. Doch erst nachdem einer der zu Unrecht verdächtigten Anarchisten, Giuseppe Pinelli, unerklärlicherweise aus einem Fenster im 4. Stock des Polizeipräsidiums zu Tode gestürzt war. Italiens etablierte Gesellschaft legte einen auffälligen Widerwillen an den Tag, nach dem wahren Bombenleger zu suchen. Was blieb, war die weit verbreitete und zweifellos berechtigte Mutmaßung, dass Neofaschisten im Bunde mit den Geheimdiensten dafür verantwortlich waren. Es war die Strategia della Tensione, die Strategie der Spannung. Ein Klima der Angst sollte Italiens Gesellschaft von der Demokratie abbringen und einer autoritären Staatsform zuführen. Der Süden erfuhr die schockierendsten Auswirkungen dieser gefährlichen gesellschaftlichen Destabilisierung im Juli 1970, als in der Stadt Reggio Calabria eine Revolte ausbrach. Demonstrationen zogen Strafanzeigen nach sich, die wiederum viele Menschen auf die Barrikaden trieben. Molotow-Cocktails kamen zum Einsatz, die ihrerseits Schüsse provozierten. Die Ursache für all die Gewalt war die Entscheidung, dass Reggio nicht Sitz der neuen kalabrischen Landesregierung werden sollte. Die Menschen in Reggio waren überzeugt, dass sich die Politiker der beiden anderen größeren Städte Kalabriens, Catanzaro und Cosenza, hinterrücks verbündet hatten, um die Vorteile der Landesregierung untereinander aufzuteilen. Doch die Ursachen für die Revolte in Reggio lagen weit tiefer. Angesichts der chronischen Arbeitslosigkeit und der seit Generationen andauernden Wohnungsnot hatte Reggios Einwohnerschaft durch Massenproteste dem Unmut gegen ihre politischen Vertreter Luft gemacht. Nationale Parteiführer waren bestürzt und verwirrt angesichts dieser Revolte, die offenbar von der breiten Masse getragen wurde. Sie wurde zunächst von örtlichen Dissidenten innerhalb der Christdemokratischen Partei angezettelt, dann von einem Aktionskomitee übernommen, dessen Wortführer ein Aufwiegler des neofaschistischen Movimento Sociale Italiano war. Die Antwort der Staatsregierung auf die Reggio-Revolte war ein massives Investitionsprogramm, das Colombo-Paket, benannt nach dem damaligen Ministerpräsidenten. Als Herzstück war der Bau eines gewaltigen neuen Stahlwerks geplant, an der tyrrhenischen Küste bei Gioia Tauro. Mit der Wirtschaftskrise der 70er wurde das Colombo-Paket beschnitten. Das Stahlwerk wurde nie wirklich fertiggestellt. Grund dafür waren sinkende Stahlpreise. Auch spätere Pläne zur Errichtung eines Kohlekraftwerks ließen sich nicht verwirklichen. Stattdessen wurde der Standort in einen riesigen Containerhafen umgewandelt, der größte am Mittelmeer, der 1994 eröffnet wurde. Die 'Ndrangheta hätte sich keinen besseren Ausgang der Krise von 1970 erträumen können. Eine scheinbar ewige Baustelle inmitten der Gegend Kalabriens mit der größten Mafiadichte. Kaum wurde das Colombo-Paket in Aussicht gestellt, legten sich die Bosse von Gioia Tauro wie Kinder im Spielzeugladen schleunigst Kräne, Bagger, Betonmischmaschinen und Kipplaster zu.